Von Jahr zu Jahr hat sich diese Ausstellung im Umfang vergrößert, aber auch gleichzeitig hat die Qualität der Erzeugnisse ganz außerordentlich zugenommen. Die Apparate haben sich verbessert, vereinfacht und dazu noch verbilligt. Eine Entwicklung, wie sie im gleichen Zeitraum in ihrem Umfang und in ihrer tiefen Wirkung kaum an anderer Stelle festzustellen sein dürfte. Die Funkindustrie hat aus dem technischen Wunder des Rundfunkempfangs, der noch vor wenigen Jahren war, aus dem Apparat, der nur von Fachleuten zu bedienen war, in dieser kurzen Zeit ein in jedem Haushalt zu benutzendes, von jedem Kinde zu bedienendes Gerät geschaffen und damit auch der breitesten Masse die Möglichkeit gegeben, sich dem Rundfunk anzuschließen. Eine Leistung, die nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch kulturpolitisch hoch anzuschlagen ist. Ist es dadurch doch dem Rundfunk möglich geworden, sich mit dieser Schnelligkeit auszubreiten, wie wir es erlebt haben. Zuerst noch ein schwacher, ein zaghafter technischer Versuch, dem man eine übergroße Bedeutung nicht beilegte, ist heute der Rundfunk für die durch Grenzen, Rassen und Weltanschauungen zerklüftete, auseinandergehaltene Menschheit eine Plattform geworden, auf der sie sich zu gemeinsamen Erlebnis zusammenfinden kann. Gerade hierin, meine Damen und Herren, ruht eine der wesentlichsten Wirkungen des Rundfunks, dass es möglich ist, Millionen von Menschen gleichzeitig, ja fast der ganzen Menschheit, zur selben Sekunde die Möglichkeit der Teilnahme an einer großen Veranstaltung zu geben und in der ganzen Menschheit zur selben Stunde gleiche Empfindungen zu wecken. Der Hörer hat heute nicht nur die Möglichkeit, sondern auch das Recht gewonnen, an allen großen historischen oder kulturellen Ereignissen der Jetztzeit teilzunehmen. Er hat sich hieran gewöhnt und es gibt wohl heute kein großes Ereignis mehr, dass nicht jeder, der einen Rundfunkapparat besitzt, unmittelbar miterleben kann. Ich sage, er hat sich daran gewöhnt und erhebt auch einen Anspruch darauf, an allem teilnehmen zu dürfen. Vor allen Dingen erhebt er auch einen Anspruch darauf, die großen Männer seiner Zeit in Wissenschaft, Technik und Kunst zu erleben und sie sprechen zu hören. Ich betone dies hier deshalb, weil dies die Begründung war, mit der es uns gelang, Albert Einstein aus seiner stillen Studierstube hierher zu holen und seine ursprünglichen Bedenken auf einer rein kommerziell-technischen Veranstaltung zu sprechen, zu zerstreuen. Wir haben ihm etwa gesagt, Sie gehören nicht sich selbst, Sie gehören auch nicht allein der Wissenschaft, sondern Sie gehören der Allgemeinheit. Und das Ohr der Allgemeinheit ist... Verehrte Ahn- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denkt an Oersted, der zuerst die magnetische Wirkung elektrischer Ströme bemerkte. Ein Reis, der diese Wirkung zuerst benutzte, um auf elektromagnetischem Wege Schall zu erzeugen. Ein Bell, der unter Benutzung empfindlicher Kontakte mit seinem Mikrofon zuerst Schallschwingungen in variable elektrische Ströme verwandelte. Denkt auch an Maxwell, der die Existenz elektrischer Wellen auf mathematischem Wege aufzeigte. An Hertz, der sie zuerst mit Hilfe des Funkens erzeugte und nachwies. Gedenket besonders auf Liebes, der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich zugleich als ideal einfaches Instrument zur Erzeugung elektrischer Schwingungen herausstellte. Gedenke dankbar des Heeres namenloser Techniker, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfachten und der Massenfabrikation anpassten, dass sie jedermann zugänglich geworden sind. Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen bricht. Denken auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszubilden, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Betrachtet in dieser Gesinnung die Ergebnisse des Schaffens, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet. Hochgeehrter Herr Minister, meine Damen und Herren, von berufener Seite ist soeben der Männer gedacht worden, die durch ihre geniale Erfindertätigkeit die geistigen Grundlagen für eine industrielle Produktion auf dem Gebiete des Funkwesens geschaffen haben. Ehe die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung für das Wirtschaftsleben und die Bedürfnisbefriedigung des Menschen nutzbar gemacht werden, ist ein weiter hindernisreicher Weg zurückzulegen, der von der rein geistigen Erfindertätigkeit über die technische Betriebsorganisation zur Marktorientierung führt. Bei allen Wissenschaftsindustrien, und die Funkindustrie ist eine Wissenschaftsindustrie, steht am Anfang der Erfinder im Vordergrund. Im weiteren Verlauf der Entwicklung gewinnt die Konstruktionsleistung immer größere Bedeutung, die den technischen mit dem wirtschaftlichen Gedanken verbindet. Ist es der Industrie gelungen, die Grundidee des Erfinders durch Herstellung marktfähiger Erzeugnisse zu popularisieren, so erlangt nunmehr neben dem Techniker der Vertriebsfachmann entscheidende Bedeutung. Es genügt nicht, den Herstellungsprozess zur höchsten Leistung zu entwickeln. Die Erzeugung bleibt ohne Nutzen, wenn sie in ungenügender Weise vom Güterumlauf aufgenommen wird. Hier ist die Aufgabe zu lösen, zwischen Angebot und Nachfrage ein Gleichgewichtsverhältnis herzustellen. In dem Wirbel der sich überstürzenden technischen Entwicklung ist es schwer, zwischen Wägen und Wagen die richtige Mitte zu halten, der Produktion die richtige Richtung zu geben. Die menschlichen Bedürfnisse sind einer unendlichen Vermehrung und Verfeinerung fähig. Sie ruhen niemals, steigern sich intensiv und extensiv im Laufe der Kulturentwicklung. Wenn es gelingt, die Wunschrichtung des Verbrauchers festzustellen und sie mit den angebotenen Erzeugnissen in Übereinstimmung zu bringen, dann sind die wesentlichsten Voraussetzungen des wirtschaftlichen Erfolges geschaffen. Die deutsche Funkindustrie besitzt in ihrer jährlichen Ausstellungsveranstaltung ein hervorragendes Mittel für eine aufschlussreiche Marktorientierung.